Знаешь, я вспомнил, когда ехал сюда. Weißt du, ich habe mich daran erinnert, als ich hierher auf dem Weg war. Один текст Откровения, по-моему, первая глава, да. Ein Text aus Offenbarung, ich glaube, das ist aus dem ersten Kapitel. Апостол Иоанн говорит. Апостол Иоанн sagt dort. Который написал Откровение. Der diese Offenbarung geschrieben hat. Говорит, я был в духе. Er sagt, ich war im Geiste. В день воскресный. In dem an dem Tag der Auferstehung. Он был в духе. Er war im Geiste. Am Sonntag. Am Sonntag. В день воскресный. Am Sonntag. Am Sonntag. У них тоже был Sonntag. Wir hatten auch den, die hatten auch Schabbat, oder? Ну, это был понедельник. Okay, для них это был вообще-то первый день недели. Für die war das eigentlich der erste Tag der Woche. Ну, ты зря спрашиваешь, потому что я долго буду рассказывать, не надо. Okay, sorry. Ага. Короче, это был Sonntag, как сейчас. Also, es war kurz gesagt Sonntag wie jetzt. И он был в духе. Und er war im Geiste. И знаешь, вот это вот классное ощущение. Und weißt du, das ist ein tolles Gefühl. Когда ты выходишь один раз в неделю хотя бы в духе. Wenn du wenigstens einmal in der Woche im Geiste rauskommen kannst. Это даже не каждое воскресенье нам удается. Das gelingt uns sogar nicht jeden Sonntag. Выходить в дух. In Geist rauszugehen. Но это должна быть цель. Aber das muss dein Ziel sein. Попасть в дух. In den Geist zu gelangen. In den Geist zu gelangen. Er sagt, ich war im Geiste. Und er hat gehört. Бога. Der hat Gott gehört. Ты в духе, ты слышишь Бога. Wenn du im Geiste bist, dann hörst du Gott. Ты можешь даже видеть какие-то откровения, картинки. Du kannst vielleicht sogar irgendwelche Visionen oder Bilder sehen. В любом случае, это круто. Aber kurz gesagt, das ist super. Ты знаешь, вот у тебя, как у человека, есть три этажа. Weißt du, bei dir als Mensch gibt es drei Etagen. Скажи, три этажа. Sag mit mir, drei Etagen. Три этажа. Drei Etagen. У тебя трехкомнатный дом. Du hast ein Dreizimmer-Wohnung oder Haus. Dreistöckiges Haus. Also dreistöckiges Haus. Ага. И у меня, между прочим, тоже. Bei mir auch. Ну, не только этот, а настоящий. Also bei mir ist nicht nur bei mir, sondern auch in meinem Haus gibt es drei Stockwerke. Keller, wir haben einen Keller. Можно сказать, что это тоже этаж. Man kann sagen, das ist auch ein Stockwerk. Я там тоже иногда живу, так сказать. Ich lebe dort auch manchmal. Но в Келлере. Aber im Keller находятся все самые важные системы дома. Befinden sich alle wichtigen Systeme des Hauses. Там есть Heizung, там dort есть Heizung, Strom, Stromkasten. Там вода. Und dort ist auch Wasserleitung. Это все в Келлере. Das befindet sich alles im Keller. И у тебя, как у человека, плоть, тело твое, оно как Келлер. Und bei dir als Mensch ist dein Fleisch im Keller, also wie dein Keller. Dein Körper, das ist wie Keller, понимаешь? И вот тут находятся твои жизненно важные органы и прочее. Und dort befinden sich alle deine lebenswichtigen Organe Но und alles у тебя andere. Есть еще первый этаж. Aber du hast noch auch einen ersten Stock. Душа. Das ist deine Seele. Душа. Seele. И здесь мы находимся большую часть времени. Und hier befinden wir uns die meiste Zeit. Как в нормальном доме тоже. Wie auch im normalen Haus auch. Первый этаж, вся жизнь проходит обычно. Gewöhnlich findet das ganze Leben praktisch im ersten Stockwerk statt. И на второй этаж или на третий этаж мы забираемся, чтобы поспать. Обычно. Und im zweiten Stockwerk und im dritten Stockwerk gehen wir nur zum Schlafen. Так мы делаем. So machen wir es. Но Aber, у тебя есть этот второй и третий этаж, душа и дух. Aber du hast diesen zweiten und dritten Stockwerk, das ist deine Seele und dein Geist. Некоторые люди никогда не попадают на третий этаж. Und viele Menschen oder manche Menschen gelangen nie in den dritten Stockwerk. За всю свою жизнь они остаются всегда или в Келлере, или на первом этаже. Ihr ganzes Leben verbringen sie entweder im Keller oder im ersten Stock. А про второй этаж они даже не знают. Und über den zweiten oder dritten Stockwerk haben sie überhaupt keine Ahnung. Они даже не знают, что у них есть дух. Die wissen wahrscheinlich gar nicht, dass sie einen Geist haben. Там все заколочено. Dort ist alles eingemauert. Там все в паутине. Dort ist alles mit Spinnweben. Потому что на третьем этаже мы общаемся с Богом. Denn im dritten Stockwerk haben wir Gemeinschaft mit dem Herrn. Нам нужно выходить в дух. Wir müssen in den Geist reingehen. И там получаем общение с Господом. Und dort haben wir die Gemeinschaft mit dem Herrn. Душа это классно. Seele ist gut. Хорошо, что ты в душе. Das ist gut, dass du in der Seele bist. Душевные отношения, душевные чувства, разговоры, супер. Seelische Gespräche, Beziehungen, es ist alles super. Но тебе нужно выходить на третий, дорогой. Aber du musst manchmal auch in den dritten Stockwerk gehen. Третий этаж нужно побывать. Amen. Man soll manchmal auch im dritten Stockwerk sein. Я хочу сегодня с тобой вместе туда выйти. Я уже туда зашел сегодня на прославление. Ich möchte mit dir gemeinsam heute in diesen dritten Stockwerk aufsteigen. Ich habe das schon geschafft während des Lobpreises. Хочется, чтобы ты и мы вместе зашли туда. Aber ich möchte so gern, dass wir das gemeinsam tun. Потому что там происходят чудеса. Denn dort geschehen die Wunder. Übernatürliches. Das Übernatürliche. Das ist das, was wir lernen wollen. На этой неделе и так дальше, и так дальше. Diese Woche und so weiter. Один вопрос. Eine Frage. Кто из вас? Wer von euch? Знает, что нарисовано на купюре 10 евро? Was auf dem 10 Dollar, Dollar oder Mark, dem Euroschein drauf gemalt ist. Зачем нам доллары? Wozu brauchen wir Dollar? Ты бы еще про рубли рассказала, не надо. Über die Rubel wollen wir nicht sprechen. 10 Euro. Also 10 Euro Schein, was что steht drauf? На нем нарисован? Не was смотреть. Für ein Bild ist drauf? Bitte schau jetzt nicht drauf. А? 10 Euro nur? Представляешь, вот здесь 100 человек в зале, минимум. Also, stell dir vor, hier sind 100 Menschen im Saal. И никто не знает. Und keiner weiß es. Никто не знает. Und keiner weiß es. Одни догадки. Man kann nur ahnen. А почему? Und wieso? Почему ты не знаешь, что на 10 евро? Wieso weißt du nicht, was auf diesem 10-Euro-Schein drauf ist? Ты чего, не видел их? Hast du die noch nie gesehen? Ты миллион раз их видел. Du hast es Millionen Mal gesehen. У тебя что, их нету? Hast du keine 10-Euro-Scheine? Да у тебя сплошные 5 евро и 10 евро. Du hast lauter 5er und 10er bei dir in der Tasche. Сотка редко появляется, да? A 100er ist nicht so oft drin. Так почему мы не знаем? Wieso wissen wir das nicht? Не зря на ней женился. Ich habe sie nicht umsonst geheiratet. Она говорит, не важно. Sie sagt, es ist nicht wichtig. Это не важно. Das ist nicht wichtig. Это без, мне без разницы вообще, что там нарисовано. Das macht doch überhaupt keinen Unterschied, was dort drauf gemalt Главное, ist. Чтобы на кассе в магазине признали, что это 10 евро, а что там нарисовано, хоть Бабу-Ягу рисуй, хоть что. Das Allerwichtigste, dass an der Kasse dieser 10-Euro-Schein anerkannt wird. Es ist egal, wer dort ist, auch wenn es irgendwie ein hässlicher Typ drauf ist. Amen. Ты видел это изображение? Du hast dieses Bildnis gesehen? 100-500 Millionen раz. Du hast es 100-500.000 Mal gesehen. Но не увидел. Aber du hast es doch nicht gesehen. Okay. Ты видел? Du hast es gesehen. Но не увидел. Aber du hast es doch nicht gesehen. Ты держал в руках. Du hast es in deine Hand gehabt. Но даже не заметил. Aber hast es nicht einmal gemerkt. Оно у тебя было прямо под носом. Das war genau vor deiner Nase. Но ты это не видел. Aber du hast es nicht gesehen. И вот так просто мы можем объяснять людям, которые so говорят. Können wir ganz einfach den Menschen erklären, die это sagen. Это просто как пример. Es ist einfach als Beispiel. Ты можешь объяснять людям, которые говорят, где Бог? Du kannst das so den Menschen erklären, die dich fragen, wo ist Gott? А я его не вижу. Ich sehe ihn nicht. Знаешь, а я говорю. Weißt du, und ich sage dann. А я его вижу. Aber ich sehe ihn. Мой Бог всегда на месте. Mein Gott ist immer an seinem Platz. Каждый день я с ним разговариваю. Jeden Tag spreche ich mit ihm. Я с ним наслаждаюсь. Und ich genieße die Zeit mit ihm zusammen. И ты тоже мог бы это делать. Und du kannst es auch machen. Ты точно так же бы видел его. Du hättest ihn auch so sehen können. Если бы ты захотел. Wenn du es dir gewünscht hättest. И он точно так же видим, как изображение на 10 евро. Und er ist genauso sichtbar wie dieses Bild auf dem 10-Euro-Schein. Но ты не видишь его. Aber du siehst ihn nicht. И ты можешь добавить. Und du kannst noch hinzufügen. И это важно иногда, очень Und das важно. Ist manchmal sehr, sehr wichtig. Добавить. Das hinzuzufügen. Ты не видишь его. Du siehst ihn nicht. Потому что он тебе по большому счету безразличен. Weil er dir im Großen und Ganzen eigentlich egal ist. Поэтому ты его не видишь. Deswegen siehst du ihn auch nicht. А мне он не безразличен. Aber mir ist er nicht egal. Поэтому я его вижу, чувствую. Deswegen sehe ich ihn und fühle ihn. И пока ты его не видишь. Und solange du ihn nicht sehen kannst. Пока. Solange. Und когда тебя повезут в реанимацию, не дай бог. Aber wenn du hoffentlich, nicht hoffentlich, aber wenn du vielleicht in einem... Gott bewahre, ja? Gott bewahre dich davor, dass du ins Krankenhaus kommst, in einer Intensivstation oder dein Kind. Ты про него вспомнишь. Dann wirst du dich an ihn erinnern. И, может быть, увидишь. Und vielleicht wirst du ihn auch sehen können. И вот мы продолжаем эту серию «Übernatürliche lernen». Und so machen wir mit der Predigtserie weiter. А я назвал свою тему... Und ich habe heute mein Thema so genannt. Прямо под носом. Genau vor der Nase. Прямо под носом. Скажи, прямо Sag под mir, носом. Genau vor der Nase. Прямо Oder под носом. Direkt vor der Nase. Amen. Amen. Деяния, 17 глава, 27 стих, давай мы включим. Und lass uns mal Apostelgeschichte 17, 27 Апостол einschalten. Павел проповедует в Афинах. Апостол Павлос predigt in Athen. И он говорит, дабы они искали Бога, то есть люди искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас. Das alles hat getan, weil wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen mit ihm in Berührung kommen und ihn finden können. Und wirklich, er ist jedem von uns ja so nahe. Er ist jedem von uns so nahe. Он так красиво это говорит здесь. Er spricht so schön das raus. Он недалеко. Er ist nicht so weit. От каждого из нас. Von jedem von uns. Он на расстоянии одной молитвы. Er befindet sich in der Nähe eines Gebetes. In der Länge von einem Gebet. И он даже, я бы тебе сказал, на расстоянии одной мысли. Und ich will noch eins sagen, der ist in der Länge von deinem Gedanken. Одна мысль. Ein Gedanke. Правильная мысль. Ein richtiger Gedanke. И Господь здесь. Und der Herr ist da. Wow. Я помню, как я целый год больше даже ездил мимо парковки одной. Ich kann mich erinnern, dass ich fast ein ganzes Jahr an einem Parkplatz vorbeigefahren bin. Да, когда я выезжал со своей улицы, я проезжал мимо парковки одной. Als ich von meiner Straße rausgefahren bin, sah ich immer einen Parkplatz. Он был на углу. Das befand sich an der Ecke. И когда я выезжал на главную улицу, я всегда ехал направо, а она была слева, эта парковка. Und als ich auf die Hauptstraße rechts abbiegen wollte, war dieser Parkplatz links rum. Это у меня происходило каждый день, несколько раз в день. Das war jeden Tag bei mir, mehrmals am Tag. Но целый год я ездил мимо этого места. Aber das ganze Jahr bin ich an diesem Platz vorbeigefahren. Я не видел в упор эту парковку. Und ich habe überhaupt diesen Parkplatz nicht gesehen. Когда я вдруг открыл глаза. Als ich plötzlich meine Augen geöffnet habe. Стоял перед тем, как повернуть направо. Ich stand da und bevor ich rechts abbiegen wollte. Я вдруг увидел парковку. Plötzlich sah ich diesen Parkplatz. И у меня как будто вот какая-то пелена с глаз упала. Und plötzlich kam mir so ein, als ob der Schleier von meinen Augen weg war. Я понял, что я был настолько в этой суете, в этих делах своих. Ich habe verstanden, dass ich so dermaßen in dieser Hektik war, in meinen so geschäftig war, dass ich das nicht gesehen habe, was direkt vor meiner Nase da war. Значит ли это, что парковки не было там? Hat das bedeutet es, dass dort kein Parkplatz da war? Для меня ее не было. Also für mich gab's denn dort nicht. Но если бы мне рассказали люди и сказали, слушай, там парковка. Aber wenn Leute zu mir gesagt hätten und erzählt hätten, hör zu, dort ist ein Parkplatz. Я бы сказал, ты что-то сегодня нюхал? Dann hätte ich ihm gesagt, hast du heute was geschnupft? Может, грибов неправильных съел? Vielleicht hast du falsche Pilze gegessen? Что у тебя за эти такие галлюцинации? Was hast du für Halluzinationen? Но это я не видел. Aber das habe ich nicht gesehen. А парковка там прекрасно себя чувствовала. И aber люди der Parkplatz на ней. War dort da gestanden und die Leute haben dort geparkt. Некоторые люди всю жизнь ездят мимо Бога. Manche Menschen fahren ihr ganzes Leben lang am Gott vorbei. И говорят, ах, где Бог? Und sagen, wo ist Gott? У тебя под носом. Der ist vor deiner Nase. У тебя под носом. Der ist direkt vor deiner Nase. Знаешь, люди, которые ищут Господа, weißt du, die Menschen, die nach dem Herrn suchen, и потом находят его, und dann ihn finden, они похожи на старуху, sie ähneln einer alten Frau, которая искала свои очки, die nach ihrer Brille so lange gesucht hat. Где мои очки? Wo sind meine Brille? Где мои очки? Wo sind meine Brille? И потом она видит, они у нее на ее носу. Und dann sieht sie, dass sie an ihrer Nase sind. Точно так же люди, ищущие Бога. Genauso die Menschen, die nach Gott suchen. Вдруг обнаруживают его. Plötzlich entdecken, dass Gott da ist. У них прямо перед носом. Dass er direkt vor ihrer Nase ist. Вы здесь? Seid ihr hier? Запомни эту цитату. Bitte merke dir dieses Zitat. Amen. Amen. Так много людей ищут, не зная, что оно у них перед носом. Es gibt so viele Menschen, die suchen und wissen nicht, dass es direkt vor ihrer Nase befindet. Также с счастьем. Genauso verhält sich das mit dem Glück, wenn sie dort irgendwo ihn suchen. Aber wenn sie in Wirklichkeit ihn finden, dann ist es meistens vor ihrer Nase. Sag mit mir Amen. Weißt du, wenn jemand Gott nicht sieht, dann sieht er nicht das Offensichtliche. Er sieht überhaupt nichts, was offensichtlich ist. Und genau das wird der Grund sein, für was Gott die Menschen richten wird. И когда они не будут иметь оправдания. А wo sie dann keine Rechtfertigung mehr haben werden. Типа, а где ты был, Бог? So ungefähr, Gott, wo warst du denn? Я тебя не видел в моей жизни. Ich habe dich in meinem Leben nicht gesehen. С какой стати ты вообще меня судишь? Überhaupt, aus welchem Grund richtest du mich? Знаешь, вот таких оправданий не будет у людей. Aber solche Rechtfertigungen werden die Menschen nicht mehr finden können. Не, они могут, конечно, это говорить, как и в жизни. Люди всегда придумают оправдания. Natürlich werden sie das vielleicht auch sagen können, wie das übrigens so im Leben verhält, dass sie immer Rechtfertigungen suchen. Но оно не будет иметь основания. Aber es wird keine Grundlage oder Basis haben. Как Павел говорит, невидимо его видимо. Wie der Paulus sagt, das Unsichtbare ist das Sichtbare. Sein Unsichtbares sein ist sichtbar. Der Римлянам 1. глава. Das ist Römer, der Kapitel 1. Через рассматривание творений, ты видишь durch die Schöpfung, wenn du die Schöpfung siehst. Amen. Amen. Ja, важно рассматривать. Es ist wichtig zu sehen, anzuschauen, zu betrachten. Und dann wirst du die Wunder sehen. Dann siehst du Gott. Когда ты последний раз видел чудо? Wann hast du das letzte Mal ein Wunder gesehen? Hallo. Wann war das letzte Mal in deinem Leben ein Wunder? Wann hast du zuletzt ein Wunder fixiert in deinem Leben? Когда ты последний раз зафиксировал чудо в своей жизни? Когда? Wann? Wann war das? Когда это было? Скажи честно. Sag das ehrlich. Себе, а не мне. Sag das dir selber, nicht mir. Dir selber. Когда ты фиксировал последний раз чудо в твоей жизни? Wann hast du ein Wunder das letzte Mal in deinem Leben fixiert? Я его фиксирую вот прямо сейчас. Ich fixiere direkt jetzt. Вот смотрю на девочку, вижу чудо. Ich schaue auf ein Mädchen und sehe ein Wunder. Du bist das. Du grünes Mädchen. Ты зелененькая девочка. В очках. Каролинка. Ты Каролина. Я фиксирую здесь вот всех, сколько здесь есть, чудеса. Also ich fixiere alles, alle, die da sind, dass es ein Wunder ist. Ну, ты скажешь, не, я не чудо, не, я не. Ну, dann kannst du sagen zu dir, ich bin doch kein Wunder. Вот воскресение из мертвых, это чудо. Also Auferstehung von den Toten, das ist ein Wunder. Да. Ja. Но ты знаешь, что ты имеешь каждый, вот каждую секунду у тебя происходит воскресение из мертвых. Weißt du, dass jede Sekunde deines Lebens eine Auferstehung von den Toten geschieht? Ага. Ага. Mm. Вот когда ты дышишь. Also wenn du atmest. У тебя вышел воздух. Dein Atem geht raus. Du atmest was raus. Вздохнул. Und du holst die Luft. Что это? Was ist das? Это смерть, жизнь. Смерть, жизнь. Я видел людей, которые выдохнули. Ich habe die Menschen gesehen, die ausgeatmet haben. Но они не смогли уже вдохнуть. Aber die konnten nicht mehr einatmen. Я смотрел на них. Ich habe sie beobachtet. И понимал, это смерть. Und verstand, dass es tot ist. Вдох, выдох. Der hat eingeatmet, ausgeatmet. А кто тебе дает силу вдох сделать? Aber wer gibt dir die Kraft, einen Atemzug zu holen? А? Ну я сам. Ich doch selbst. Не очень уверен. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Я был в таких ситуациях, где у меня не было сил сделать вдоха. Ich war in solchen Situationen, wo ich keine Kraft hatte, einzuatmen. Ага. Несколько раз в жизни. Sogar ein paar Mal in meinem Leben. Когда был полностью под водой. Wo ich vollkommen unter Wasser war. Волна меня утащила. Die Welle hat mich weggetrieben. И ты хочешь вдохнуть, а не можешь. Und du willst einatmen, aber du kannst nicht. Ага. Или когда у тебя сердце так бьется. Oder wenn dein Herz so schlägt. И ты выдохнул. Und du hast ausgeatmet. А вдохнуть? Aber einatmen? Не можешь. Kannst nicht. Kannst nicht einfach. Просто нет. Das funktioniert einfach nicht. Как интересно. Wie interessant. И поэтому Павел в том же месте, когда он в Афинах проповедует, он говорит, Бог дает дыхание. Und genau an dieser Stelle, wo Paulus in Athen predigt, er sagt, Gott gibt den Atem. Он дает дыхание. Er gibt den Atem. Всему живому. Allem, was lebt. И поэтому 150-й псалом, последний стих в этой огромной книге псалмов написано, все дышащее да славит Господа. Deswegen steht in dem Psalm 150 als letzter Vers, dass alles, все дышащее, alles, was atmet, да славит Herrn Господа. И только вот, знаешь, только люди, ну извините, но так Библия говорит, только дураки не верят в Бога. Also, so sagt die Bibel, es tut mir leid, aber nur die Dummköpfe glauben nicht an Gott. Amen. Amen. Сказал безумец в сердце своем, sagte der Törichte in seinem Herzen, нет Бога. Es gibt keinen Gott. И Библия говорит это четко, она ему диагноз ставит. Und die Bibel sagt es ganz klar und deutlich, das stellt eine Diagnose aus. Безумец. Dass du ein Törichter bist, ein Verrückter. У него нету мозгов. Er hat keinen Verstand. Не, у него есть мозги. Er hat Verstand. Но он не думает. Aber er denkt nicht nach. Он не видит то, что у него под носом. Er sieht nicht, was direkt vor seiner Nase befindet. И это важно. Und das ist wichtig. Видеть чудеса. Die Wunder zu sehen. И первое, не, 2 Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Давай мы включим. Lass uns mal einschalten, 2 Korinther 3, 18. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Важно иметь открытое лицо, когда ты с Богом разговариваешь. Es ist sehr wichtig, ein offenes Gesicht zu haben, wenn du mit Gott sprechen willst. Offenes Gesicht, offenes Herz. Offenes Herz. И тогда ты можешь что-то увидеть. Und dann wird es dir fähig, wirst du fähig sein, etwas zu sehen. Взирать надо. Man muss sehen, ansehen. Смотреть. Also es bedeutet zu schauen. Рассматривать. Das genauer anzuschauen. Здесь написано, мы взирай на славу Господню. Und hier steht auch, dass wir auf die Herrlichkeit Gottes schauen. Мы любим это так. Мы говорим, молимся, говорим, Бог, покажи мне славу Твою. Wir lieben es so auszusprechen. Wir sagen zu Gott, Gott, zeig mir mal deine Herrlichkeit. Да, я хочу видеть славу Твою. Ja, ich will deine Herrlichkeit sehen. Слушайте, ничего не мешает видеть славу Господню. Dazu, es hindert dich nichts daran, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Тебе просто надо открыть глаза. Du musst einfach nur deine Augen öffnen. Amen. Amen. Да. То есть об этом, в принципе, молиться не надо. Мы просто открываем глаза и смотрим. Dafür muss man nicht einmal beten. Wir machen einfach unsere Augen auf und sehen das. Чтобы увидеть славу Господню. Um die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Потому что она под носом. Weil sie direkt vor deiner Nase ist. Amen. Amen. И у нас у всех есть своя картинка жизни. Und wir alle haben unser eigenes Bild des Lebens. Сейчас начнется проповедь, okay? Jetzt fängt die Predigt an, okay? Mm-hmm. У каждого есть своя картинка жизни. Also jeder hat sein Bild seines Lebens vor sich. И одна, у кого-то она черно-белая, у кого-то цветная. Bei manchen ist es schwarz-weiß, bei manchen ist es farbig. У кого-то она маленькая, у кого-то большая. Bei manchen ist es klein, bei anderen ist es groß. И от чего зависит картинка жизни? Und von was hängt dieses Bild des Lebens ab? A. A. Первое. Das erste. От твоего окружения. Von deiner Umgebung. Deine Umgebung, она тебе рисует картину. Deine Umgebung malt dir dein Bild vor. За тебя рисует, тебе твою картину. Sie malt das für dich. Okay. Вторая часть. Der zweite Teil. Это ты сам. Das bist du selber. Куда ты смотришь? Wohin du schaust? То и создает картинку твоей жизни. Genau das schafft das Bild deines Lebens. Okay? Okay? То есть первое, люди вокруг создают твою картинку. Also das erste, die Menschen um dich herum schaffen ein Bild. Второе, ты сам, когда ты куда-то смотришь. Das zweite ist du selber, wenn du auf etwas schaust. У одного мальчика, у одного пацана был отец мусорщик. Bei einem Jungen war der Vater Müllmann. Müllmann. И когда его спросили, этого мальчика, also кем ты хочешь стать? Hat, was willst du werden? Говорит, я буду мусорщиком. Und dann sagt er, ich werde ein Müllmann werden. И он стал рассказывать, насколько это круто быть мусорщиком. Und er fing an zu erzählen, wie cool das ist, ein Müllmann zu sein. Он сказал, что на свалке можно найти такие вещи. Er sagte, auf dem Müllhaufen kann man solche Dinge finden. Ты можешь быть богачом, если ты будешь мусорщиком. Du könntest ein Reicher werden, wenn du ein Müllmann bist. И он был таким гордым. Und er war so stolz за своего папу. Für seinen Papa. И радовался, что он будет тоже мусорщиком. Und hat sich riesig gefreut, dass er auch ein Müllmann wird. Я помню, когда я в Каире. Ich kann mich erinnern, als ich in Kairo war. Да, мы ехали через город. Wir fuhren durch die Stadt durch. И заехали в город, город в городе. Und wir sind in so eine Stadt, die sich in der Stadt befand, sind wir reingefahren. А так и называется по-английски Garbage City. Das heißt auch so auf Englisch, also Stadt in eine Stadt. Это был мусорный город. Das war ein Müllstadt. Müllstadt в Каире. Eine Müllstadt in Kairo. Они свозили туда весь мусор. Die haben dort den ganzen Müll reingebracht. И там сортировали, делали рециклинг такой. Und dort haben sie dort sortiert und haben das recycelt. Я ездил по этому городу. Und ich fuhr durch diese Stadt. Это была такая ужасная вонь. Es hat dort so furchtbar gestunken. Это был ад на земле. Das war wirklich Hölle auf der Erde. Но люди, которые там жили, aber die Menschen, die dort gewohnt haben, они были в своей стихии. Sie waren in ihrem Element dort. У них прямо в домах собирался этот мусор кучами. Also direkt in ihren Häusern war dieser Müll. Они внизу собирали мусор, сверху жили. Die haben unten diesen Müll gesammelt und oben haben sie gewohnt. Это была жизнь какая-то такая, как крысы. Und das Leben war wie von einer Ratte. Маленькие дети грязные лазят там среди мусора. Alle Kinder waren total verdreckt und wühlten im Müll. Но они довольны были. Aber sie waren zufrieden. Даже улыбались. Die haben sogar gelächelt. И жили там, как будто они на этом во дворце живут. Und haben dort gewohnt, als wäre das ein Schloss. Смотри, люди могут создать свою картинку жизни. Schau hier, die Menschen können sich ihr Bild, das Leben so schaffen. Абсолютно дерьмо. Als absolute Scheiße. Пусть будет так. Да, это, кстати, немцы любят говорить. Дрек, да. Знаешь, вот это слово «ш», also dieses Wort, оно рождает также картинку жизни. Bringt auch ein Bild zum Leben. Когда в Германии люди любят говорить «ш», wenn die Menschen in Deutschland lieben dieses Wort «ш» zu sagen, у них все вокруг в дерьме. Bei ihnen ist alles um sie herum auch im Dreck. Такая Amen. Жизнь будет у них. So ein Leben wird es auch bei ihnen, знаешь, stattfinden. Да. Кто находит всегда дерьмо? Schau her, wer findet immer diesen Dreck? Муха. Eine Fliege. Муха eine всегда Fliege. Найдет дерьмо. Also eine Fliege wird immer ein Dreckhaufen finden. А пчела всегда найдет... Aber eine Biene wird immer was finden? Nektar. Nektar. Она найдет цветы и будет радоваться. Sie wird Blumen finden und wird sich freuen. Когда ты смотришь на что-то, wenn du etwas betrachtest, ты этим и становишься. Genau zu dem wirst du auch. Поэтому мы здесь читаем, можно еще раз включить? Deswegen lesen wir das auch, können wir das nochmal einschalten? Мы преображаемся в тот же образ. Wir verwandeln uns in dasselbe Abbild. Потому что мы смотрим на это. Weil wir das beobachten, weil wir das betrachten. И я становлюсь тем же самым. Ich werde zu demselben. Вы здесь? Seid ihr hier? Скажи «Амэн». Sag mit mir «Амэн». Говорите чуть-чуть со мной, okay? Spricht ein bisschen mit mir. Okay. У нас внук сейчас, он очень любит повторять все. Unser Enkel liebt es zurzeit, alles zu wiederholen. Повторюшка всегда все повторяет. Der ist wie ein Papagei und wiederholt ständig alles. Когда ему что-то хорошее говоришь, он повторяет. Er wiederholt, wenn du ihm etwas Gutes sagst. Когда ему плохое говоришь, тоже повторяет. Wenn du etwas Schlechtes ihm sagst, wiederholt das auch. Представляешь? Stell dir vor. То есть, если мы говорили только плохое, also wenn wir nur das Schlechte gesagt hätten, он всегда повторял только плохое. Er würde nur das Schlechte wiederholen. Поэтому мы говорим только хорошее. Deswegen reden wir nur das Gute. И он вырастает в тот же образ. Und er wächst zu demselben Bild. Здесь. Seid ihr hier? И взирая на славу Господню, ты преображаешься в славу. Und wenn du auf die Herrlichkeit Gottes schaust, dann verwandelst du dich oder du bist dann in diesem Bild oder Abbild. И это выглядит так духовно чуть-чуть. Es schaut so geistlich aus. Geistlich, aber nicht geistlich. Aber das ist nicht geistlich. Что значит смотреть на славу Господню? Was bedeutet auf die Herrlichkeit Gottes zu schauen? Тебе нужно увидеть какие-то чудеса. Du musst irgendwelche Wunder sehen können. Тебе нужно увидеть тайну. Du musst das Geheimnis sehen. Вот тайны, куча тайн. Помните, мы рассказывали про тайны? Ihr könnt euch bestimmt erinnern, dass es eine Menge Geheimnisse gibt. Внутри тебя куча тайн. In dir selber ist eine Menge Geheimnisse versteckt. Вообще ужас, просто какие Überhaupt. Тайны там внутри тебя. Was für Geheimnisse in dir versteckt sind. Amen. Amen. Даже не догадываешься, сколько там тайн. Du ahnst nicht einmal, wie viele Geheimnisse in dir versteckt sind. Эти тайны надо раскрывать. Und diese Geheimnisse muss man entdecken. Потому что это чудеса реальные. Weil das reale Wunder sind. Если ты хочешь иметь жизнь чудес, und wenn du das Leben voller Wunder haben willst, нужно концентрировать свой взгляд на чудеса. Dann muss man seinen Blick auf die Wunder konzentrieren. Увидь эти чудеса. Sieh diese Wunder. Потому что если ты не рассматриваешь творение, wenn du nicht die Schöpfung betrachtest, если ты не будешь изучать тайны, wenn du die Geheimnisse nicht erforscht, если ты не будешь замечать чудеса, wenn du die Wunder nicht bemerken wirst, übernatürliches Leben, оно никогда не придет в твою dann жизнь. Dann wird das übernatürliche übernatürliches Leben niemals in dein Leben hineinkommen. Потому что, друзья, нам нужно адаптировать свой разум к чудесам. Weil, meine Freunde, wir müssen unseren Verstand auf die Wunder adaptieren. Если ты хочешь войти в жизнь Духа, wenn du in das Leben des Geistes reinkommen willst, тебе нужно к ней привыкнуть сперва. Dann musst du dich erst einmal an sie gewöhnen. Чтобы в жизнь Духа зайти, um das Leben des Geistes reinkommen zu können, это все равно, что ты за руль сел первый раз. Das ist dasselbe, als wo du das erste Mal an Steuersicht gesetzt hast. Попробуй первый раз сядь за руль и едь на автобан. Also probiere mal das erste Mal dich reinzusetzen und Autobahn zu fahren. Когда я первый раз сел за большой автобус, огромный автобус. Als ich das erste Mal in so einen riesigen Bus mich reingesetzt habe. Это был шок для меня. Das war ein Schock für mich. Но потом я гонял на нем, как будто это была маленькая машинка. Und danach bin ich rumgerast mit diesem Bus, als wäre das ein kleines Auto gewesen. Но первое ощущение такое, ты просто в шоке. Aber das erste Gefühl, du bist einfach schockiert. Потому что ты не привык. Weil du dich noch nicht gewöhnt hast daran. In сферу духа нужно заходить и привыкать. Und in die Geistessphäre muss man reinkommen und sich daran gewöhnen. Потому что чудо – это всегда шок для непросвещенного разума. Weil ein Wunder ist immer ein Schock für einen ungebildeten Verstand oder nicht, für einen Verstand, der es nicht versteht. И есть только две реакции на это. Und es gibt nur zwei Reaktionen darauf. Когда ты видишь чудо. Wenn du ein Wunder siehst. Первая реакция. Die erste Reaktion. Я в ужасе. Ich bin schockiert. Я этого не понимаю. Ich kapiere es nicht. Вон отсюда. Weg da, weg jetzt. Или я сам убегаю. Oder ich renn selber davon. Или я выгоняю чудо из своей жизни. Oder ich jage ein Wunder aus meinem Leben hinaus. Помнишь, да, страна Гадаринская? Du kannst dich bestimmt an die Gadariner erinnern. Как они выгнали Иисуса. Als sie Jesus rausgejagt haben. Они были в ужасе. Sie waren entsetzt. И сказали Иисус, und sagten, Jesus, уходи. Du sollst weggehen. И хрюшки здесь ни при чем были. Und die Schweinchen waren da. Die haben da nichts, nichts, damit nicht, zu tun. Ja, nichts damit zu tun. Да, это не дело в деньгах было, что они потеряли. Es lag nicht an dem Geld, was die verloren haben. Но это было дело в шоке, в ужасе. Aber es lag an dem Entsetzen und an dem Schock. И в их нежелании учиться чудесам. Und an ihrem Nichtwollen Wunder zu lernen. Сегодня масса людей, которые, когда они что-то не понимают, heute gibt es Massen von Menschen, wenn sie etwas nicht verstehen, они хотят просто выгнать это из своей жизни. Sie wollen das einfach aus ihrem Leben rausschmeißen. Потому что если они вдруг начнут думать, dann, wenn sie plötzlich beginnen, nachzudenken, nachzudenken ist gefährlich. Nachzudenken ist gefährlich. Если ты начнешь думать, wenn du, вдруг изменишься. Dass, wenn du plötzlich anfängst nachzudenken, dann tust du dich plötzlich verändern. А измениться, лучше умереть, чем измениться для многих людей. Aber für manche Menschen ist es besser zu sterben, als sich zu verändern. Für viele Menschen. Für viele Menschen. So. И поэтому вторая реакция, она лучше. Deswegen ist die zweite Reaktion besser, когда ты видишь чудо, wenn du ein Wunder siehst, как Петр, wie das Petrus gemacht Janis hat. И Яков, его компаньоны. Und Johannes und sein Jakobus, seine Partner. Они увидели это чудо. Sie haben dieses Wunder gesehen. Рыба везде, рыба везде. Überall ist Fisch. Они в шоке. Sie sind schockiert. Они в ужасе. Sie sind entsetzt. Но потом они говорят, мы все бросаем. Und dann sagen sie später, wir lassen alles liegen. Это рыба. Und diese Fisch. Эти лодки. Diese Boote. Не нужны мне. Wir brauchen sie nicht. Я пойду за ним. Ich werde ihm nachfolgen. Хочу научиться так, как он делает. Ich will genauso von ihm lernen, wie er es macht. Мне не нужны чудеса. Ich brauche nicht die Wunder. Мне нужен чудотворец. Ich brauche den Wundertäter. Я хочу так же, как он научиться. Ich will genauso tun, wie er и das поэтому macht. Говорят, мы все бросаем. Deswegen sagen sie, wir lassen alles fallen. И идем за ним. Und folgen ihm nach. Вот это правильная реакция. Das ist die richtige Reaktion. И они научились. Und sie haben gelernt. Смотри, когда люди имеют этот первый вариант? Schau her, wann haben die Menschen diese erste Variante? Когда страна Гадаринская после 35 лет была разрушена. Wo dieses Land dann nach 35 Jahren zerstört war. Да, такая была история. Da, so war die Geschichte. Они выгнали Иисуса. Sie haben Jesus rausgejagt. Но через 35 лет их самих выгнали из их страны. Aber nach 35 Jahren wurden sie selber aus ihrem eigenen Land herausgejagt. Все было разрушено. Es war alles zerstört. Или как Петр, Яков, Иоанн. Oder wie Petrus, Jakobus und Johannes. Которые пошли за Иисусом. Die Jesus nachgefolgt sind. Обезбашенные. Die waren total verrückt. Ничего не понимают. Die verstanden gar nichts. Но знают, что у него есть глаголы вечной жизни. Aber sie wissen, dass er die, die Worte des Lebens in и sich мы hat. Сможем стать так, как он. Und wir werden es schaffen, genauso zu werden wie er. И они это сделали. Und sie haben das auch getan. Они имели жизнь полную чудес. Sie haben ein Leben voller Wunder gehabt. Мария, у первых серая скучная жизнь, в конце разгром полный. Schau her, bei den ersten ist das Leben grau und, nicht, und langweilig und ja. Dann zerstört. Знаешь, это нормальная жизнь. Das ist normales Leben, weißt du? Можно и христианину нормально так жить. Auch ein Christ kann so leben, без normal. Чудес, без чудес. Ohne Wunder. Все спокойно. Alles ist все ruhig. Хорошо. Alles ist gut. И, между прочим, он пойдет на небеса. Und unterdessen wird er trotzdem in den Himmel kommen. Да, и Господь его любит. Ja, und der Herr нет liebt проблем, ihn. Нет вопросов. Es gibt keine Fragen, keine Хорошая проблемы. Христианская религиозная жизнь. Ein gutes christliches religiöses Leben. Все хорошо. Alles ist gut. Ты будешь спасен. Du wirst gerettet werden. Флаг тебе в руки. Und jetzt kriegst du eine Fahne in deinen Но Hand. Есть другой вариант. Aber es gibt eine andere Variante. Ja, ты входишь в процесс, wo du in den Prozess reinkommst. Учебы. In diesen Lernprozess. Тебе очень интересно это. Es interessiert dich sehr. Ты посвящаешь себя этому. Du bekommst Wissen davon. Ты взираешь на славу Господню. Und du schaust auf die Herrlichkeit des Herrn. И начинаешь переходить из славы в славу, чудеса за чудесами. Und gehst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, also von einem Wunder in das andere Wunder. И ты можешь начинать жить в чудесах. Und du kannst anfangen, in den Wunder zu leben. Amen. Amen. Я не теорию говорю. Ich spreche nicht von einer Theorie. Мне вообще не интересно здесь стоять и рассказывать какие-то теории. Also, ich habe überhaupt kein Interesse hier von Theorie zu erzählen. Absolut. Absolut nicht. Нет никакого смысла в этом. Es hat keinen Sinn. Если что-то я говорю, то что я знаю. Wenn ich etwas sage, dann ist es das, wovon ich Ahnung habe. Я переживаю. Ich erlebe das. То, что я тебе могу рассказывать в часами. Das kann ich dir stundenlang erzählen. Чудеса, чудеса, чудеса, чудеса. Wunder, Wunder, Wunder. У меня очень много чудес. Ich habe sehr viele Wunder. Но я не люблю их рассказывать. Aber ich liebe es nicht. Also иногда ich mag sie nicht zu erzählen. Иногда нужно, но не хочется. Manchmal muss ich das, aber Почему? Das möchte ich nicht so gern. Почему? Wieso? Потому что люди воспринимают это. О! Weil die Menschen das so aufnehmen. Wahnsinn! Oh, Wahnsinn! Но они не изменяются из-за этого. Aber sie verändern sich nicht deswegen. Сколько чудес Иисус творил? Wie viel Wunder hat Jesus damals getan? А потом они его распяли. Und danach haben sie ihn gekreuzigt. Все просто. Das ist alles einfach. Пару дней назад они кричат: Wahnsinn! Vor ein paar Tagen schreien sie: Wahnsinn! Hosanna! Hosanna! Благословен грядущего имя Господня! Oh, der gesegnet sei der, der vom Herrn kommt. Через пару дней: Распни его! Nach ein paar Tagen kreuzigt ihn. Это толпа. Das ist eine Menge. Знаешь, вот важно не оказаться как толпа. Weißt du, es ist wichtig, nicht der Menge gleich zu sein. Потому что ученики это были не толпа. Denn die Jünger waren nicht die Menge. Иисус знал, что толпа это не ученики. Jesus wusste, dass die Menge nicht seine Jünger sind. О, там 5000 накормил он, да. Oh, der hat dort 5000 genährt. Да. Gespeist, ja. Но это была толпа. Aber das war eine Menge. Толпа. Das war eine Menge. Иисус не обращал внимания на толпы. Und Jesus hat keine Aufmerksamkeit gewidmet einer Menge. Да, он говорит, вот вы ученики. Er sagt, ihr seid Jünger. Пойдем. Also kommt. Я вам расскажу. Ich werde euch erzählen. На ушко расскажу. Ich werde euch ans Ohr flüstern. Вот вам я расскажу. Also euch werde ich es erzählen. А им я буду рассказывать притчи. Aber bei denen werde ich mit Gleichnissen reden. Образы. Mit Bildnissen. Там семя, сеятель и прочее. Über den Seemann und so weiter. Уже им этого хватит. Weil für die reicht das aus. А вам, ученикам, Aber euch, Jünger, я покажу славу. Werde ich die Herrlichkeit zeigen. Не пройдет пару дней, вы увидите меня. Es werden keine paar Tage vorbeigehen und ihr werdet mich sehen. Грядущего в славе. Der in Herrlichkeit kommt. И вдруг они на горе видят его. Und plötzlich sehen sie ihn auf dem Berg. И это только трое были, только трое. Und es waren nur drei. Даже между 12 была разница. Sogar zwischen den 12 Jünger gab es einen Unterschied. Когда кто-то видит славу. Wo jemand eine Herrlichkeit sieht. А кто-то видит чуть-чуть славы. Und jemand sieht nur wenig von der Herrlichkeit. А кто-то вообще не видит никакой славы. Und jemand sieht gar nichts von der Herrlichkeit. Это не в причина в Боге, а в людях. Und der Grund liegt nicht am Gott, sondern an den Menschen. Это мой твой выбор. Das ist dein und meine Wahl. Куда я смотрю? Wo schaue ich denn hin? Ты здесь? Bist du hier? Я могу жить в дерьме. Ich kann im Dreck leben. Смотреть на дерьмо. Ich kann auf das Dreck schauen. И всем рассказывать про дерьмо. Und allen über das Dreck zu erzählen. Могу жить aber в чудесах. Aber ich kann auch in den Wunder leben. И рассказываю всем про чудеса. Und allen über die Wunder erzählen. Знаешь, тот, кто видит чудеса, тот зрячий человек. Weißt du, derjenige, der die Wunder sehen kann, der ist ein sehender Mensch. И счастливый человек. Und auch ein glücklicher Mensch. Кто не видит чудес. Und derjenige, der Wunder nicht sieht. Он слепой. Er ist blind. И фактически несчастливый человек. Und faktisch ein unglücklicher Mensch. Выбирай жить в чудесах. Amen. Wähle in Wunder zu leben. Amen. Выбирай жить в чудесах. Wähle in Wunder zu leben. Не просто, ой, чудесный день, птички. Nicht nur einfach zu sagen, es ist ein wunderschöner Tag, die Vögelchen singen und der Sommer. kommt, die Sonne scheint. Не об этом речь. Es ist so wunderschön, aber nicht davon ist die Rede. Когда ты реально видишь чудеса и фиксируешь это чудо. Wenn du reale Wunder siehst und du fixierst diese Wunder auch. Это называется осознать. Das bedeutet zu erkennen. Я осознаю чудо. Ich erkenne ein Wunder. Чудо. Das ist ein Wunder. Второе чудо. Das zweite Wunder. И это из славы в славу. Und das heißt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Когда ты входишь в славу Божию, wenn du in die Herrlichkeit Gottes reinkommst, происходит что-то удивительное. Geschieht etwas Wunderbares. Эта слава становится твоей частью. Diese Herrlichkeit wird zu einem Teil von dir. Да, ты сам в себя принимаешь эту славу. Du selber empfängst oder nimmst diese Herrlichkeit in dich auf. Она приходит в мир мыслей сперва. Sie kommt erst einmal in die Welt deiner Gedanken rein. Мир мыслей. In dieser Gedankenwelt. Я вижу чудеса. Ich sehe die Wunder. Я осознаю. Ich erkenne. Мир мыслей. Ich erkenne diese Gedankenwelt. Потом мир мыслей проникает мой мир чувств. Und dann gelangt diese Gedankenwelt in die Welt meiner Gefühle. Из мыслей всегда приходят чувства, ты заметил? Aus den Gedanken entstehen ja immer Gefühle. Gefühle. Hast du das bestimmt всегда, gemerkt? Всегда. А чувства всегда отражаются на теле. Und die Gefühle zeigen sich immer an deinem Körper. Всегда. И вдруг immer. Эта слава проходит через мысли, через чувства. Und plötzlich geht diese Herrlichkeit durch deine Gedanken, durch deine Gefühle. И она проходит через твое тело. Und es geht durch deinen Körper durch. И там, где нужно, происходит исцеление und без dort, проблем. Und dort, wo es notwendig ist, geschieht Heilung. Amen. Физическое Amen. Исцеление. Physische Heilung. И ты можешь передавать ее другим людям. Und du kannst es anderen Menschen übergeben. Она выходит из твоего тела уже. Das geht bereits aus deinem Körper raus. Смотри, этот процесс мысли. Schau her, dieser Prozess, Gedanken. Ты видишь чудеса. Du siehst Wunder. Du realisierst Wunder, weil du darüber nachdenkst. Du schaust die und betrachtest Они das. Проходят твои чувства, sie gehen in deine Gefühle из über, мысли, aus den Gedanken. Чувства рождают исцеление и тело. Und die Gefühle, sie bringen Heilung und Heilung und Gesundheit hervor. И из твоего тела выходит эта слава. Und aus deinem Körper strahlt diese Herrlichkeit aus. Но сперва нужно научиться видеть чудеса. Aber in erster Linie muss man lernen, Wunder zu sehen. Открой пошире глаза свои. Mach einmal weiter deine Augen auf. И у тебя ты увидишь полно чудес. Und du wirst eine Menge von Wunder sehen. Кругом чудеса. Überall um dich herum. Что такое чудо? Was ist ein Wunder? Официально. Offiziell. Дефиниция чуда. Was ist die Definition von явление, Wunder? Явление, необъяснимое наукой. Das ist eine Erscheinung, die durch die Wissenschaft nicht erklärbar ist. И таких явлений сегодня очень много. Und solche Erscheinungen gibt es heute sehr, sehr viele. Очень много. Sehr viele. И для ученых это тоже чудеса. Und für die Wissenschaftler sind das auch Wunder. Так интересно. Weißt du, es ist so interessant. Представь себе, вот один эксперимент, маленький эксперимент. Also stell dir vor, ein Experiment, ein kleiner Experiment. Ты его найдешь в YouTube, если захочешь. Das wirst du auf YouTube finden können, wenn du willst. Французские исследователи. Französische Wissenschaftler. Его зовут доктор Рене Пиош. Der heißt Dr. Renat Pioche. Да, он сделал эксперимент с инкубаторскими цыплятами. Er hat ein Experiment gemacht mit Küken, die in einem Inkubator waren. Okay. Да, да. И как только они вылупляются, und sobald sie ausgeschlüpft waren, они ищут всегда живой предмет. Sie suchen immer nach einem lebendigen Werkzeug. Ding. Ding, который движется. Also das, was halt sich bewegt. Смотри, цыплята, когда они вылупливаются, also schau her, die Küken, wenn sie ausgeschlüpft sind, они видят свою маму. Sie sehen ihre Mama. И сразу начинают бегать за своей мамой. Und gleich fangen sie an, ihre Mama hinterher zu laufen. Когда же мамы нету, aber wenn die Mama nicht da ist, инкубаторские цыплята, weil das, die sind aus einem Inkubator, у них этот рефлекс остается. Bleibt dieser Reflex trotzdem bestehen. И когда они видят любую вещь, которая движется, und wenn sie irgendein Ding sehen oder irgendeine Sache, die sich bewegt, неважно что, wenn sie das sehen, egal was das ist, они воспринимают это как маму, курицу. Also, sie empfinden das als ihre Mama, als ihre и начинают точно так же бегать за этим предметом. Und rennen auch diesem Ding hinterher. Это правда. Das ist tatsächlich so. И этот человек, он взял электронного робота. Und dieser Mann hat einen Roboter genommen, einen elektrischen Roboter, который всегда совершал движения абсолютно интуитивно, то есть у него была программа на случайность, на хаос. Also der hat so ein willkürliches Programm in sich, das nur zufällig, der hat sich nur zufällig bewegt. Да, совершенно хаотичная программа. Das ist ein chaotisches Programm. И он двигался по арене. Und er ist in dieser Arena, der hat sich in der Arena bewegt. И туда выпустили этих цыплят. Und dort hat man diese Küken herausgelassen. Как только они вылупились. Sobald sie rausgeschlüpft waren. И они поняли, что это их мама. Und sie haben verstanden, dass es ihre Mama. Это робот. Das ist ein Roboter. И они поняли, это мама. Und sie haben verstanden, das ist meine Mama. Потом этих цыплят взяли в клетку посадили. Dann hat man diese Küken rausgeholt und hat einen Käfig gesteckt. На той же арене. Auf derselben Arena. Где гулял этот робот. Wo dieser Roboter spazieren ging. И там сидят цыплята. Dort hocken die Küken. В клетке. In dem Käfig. И вдруг что-то произошло странное. Und plötzlich passierte etwas Seltsames. Этот робот, dieser Roboter, который гулял всегда по всей арене, der in der ganzen Arena willkürlich rumgelaufen ist, вдруг этот робот находится всегда на стороне клетки. Plötzlich befindet er sich auf der Seite des Käfigs. Он ходит только вокруг клетки. Er läuft nur um den Käfig herum. Он находится рядом с клеткой. Er befindet sich neben dem Käfig. Ученые взяли, подумали сперва, они же хитропопые такие. Die Wissenschaftler haben sich gedacht, weil die ja so besserwisserisch sind. Они подумали, это клетка виновата. Die haben sich gedacht, der Käfig ist schuld. Они поменяли клетку. Die haben den Käfig ausgewechselt. Другую клетку, не металлическую, стеклянную. Die haben keinen metallischen, sondern nicht aus Metall, sondern einen Glaskäfig hingestellt. И робот продолжает гулять только вокруг клетки. Aber der Roboter wird weiterhin um diesen Käfig sich Also spaziert um diesen Käfig herum. Да, потом они подумали, что-то ну, невероятное происходит. Dann haben sie sich gedacht, es passiert etwas Seltsames, also etwas Unglaubliches. Научно нельзя объяснить. Они вытащили цыплят. Man konnte das wissenschaftlich nicht erklären. Die haben die Küken herausgeholt. Убрали цыплят. Haben dann die Küken weggebracht. Робот стал гулять опять по всей арене. Und dann fing der Roboter wieder auf der ganzen Arena zu spazieren. Они засунули опять цыплят. Die haben die Küken wieder in den Käfig genommen. Робот опять гуляет только возле цыплят. Und dann spaziert der Roboter nur neben den Küken. Они подумали, не, надо что-то еще эксперимент сделать. Они убрали. Dann этих... haben sie sich gedacht, jetzt müssen wir noch ein Experiment machen. Этих цыплят они выкинули, убрали. Die haben diese Küken weggebracht. И поместили других цыплят. Und haben dort andere Küken reingesetzt. Которые уже не имели связи с роботом, как с мамой. Они уже видели предмет, они думали, что это не мама. Робот. Also die hatten schon ihre Mama gesehen, das heißt, die haben den Roboter nicht als ihre Mama empfunden. Да. И вдруг робот гуляет опять по всей арене. Und plötzlich spaziert der Roboter wieder auf der ganzen Arena rum. Знаешь, это был шок. Weißt du, das war ein Schock. Это до сих пор шок для мозгов ученых людей. Das ist nach wie vor ein Schock für den Verstand der Wissenschaftler. Попробуй объясни. Versuche das mal zu erklären. Физик ты мой дорогой. Mein lieber Physiker. Я обожаю физику. Also ich liebe Physik. Там столько чудес. Dort sind so viele Wunder versteckt. Я думаю, Господи. Und ich denke mir so, Herr. Вот как написано, знаешь, мы читаем, Иисус это говорит. Wie es geschrieben steht, das sagt Jesus. Mark 11, глава 23 стих. Markus 11, Vers 23. Смотри. Schau her. Имейте веру Божию. Habt Gottes Glauben. Ага. Ибо, истинно говорю вам, если кто скажет, горейся и поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется, то будет ему. Ich versichere euch, wenn ihr glaubt und nicht im geringsten daran zweifelt, dass es wirklich geschieht, könnt ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich von der Stelle und stütze dich ins Meer und es wird geschehen. Weißt du, dieser Poesch, der hat einen Bericht darüber geschrieben. Название статьи «Цыплята не врут». Und der Name von dem Bericht heißt, die Küken lügen nicht. Да, люди могут врать, цыплята нет. Die Menschen können lügen, aber die Küken nicht. И вот ты зачитаешь, Иисус говорит, Und du liest hier, Jesus sagt hier, ihr sollt den Glauben haben. Имей веру, Боже. Habt den Glauben. Я думаю, если это возможно, может быть, это вера. Ich denke mir, wenn es möglich ist, dann ist vielleicht dieser Glaube, вера цыплят в то, что робот – это их мама. Dass dieser Glaube von diesen Küken an den Roboter, dass der Roboter ihre Mama ist, что этот робот притягивается их верой. Dass der Robot von ihrem Glauben angezogen wird. Смотри, Schau her. Если бы это было так, Wenn es so wäre, и вполне возможно, und es ist, возможно. Es ist womöglich, möglich, Но, тогда что может сделать твоя вера? Dann könnte, was könnte denn dein Glaube hervorbringen? Бога Отца. An Gott den Vater. Когда ты знаешь, wenn du weißt, когда ты веришь, wenn du glaubst, и не усомнился в сердце своем, und hast in deinem Herzen nicht gezweifelt, о, Господь, oh, Herr. Позволь мне, чтобы моя вера была больше, чем вера цыпленка. Erlaube, dass mein Glaube höher besser oder höher ist, stärker ist als der Glaube von den Küken. Неужели твоя вера меньше, чем у цыпленка? Ist denn dein Glaube kleiner als von den Küken? Имейте веру Божию. Habt Gottes Glauben. То есть я могу ее иметь, говорит Иисус. Also Jesus sagt, ich kann sie haben. Я могу ее иметь. Ich kann sie haben. И это зависит от меня. Und das hängt von mir ab. Он говорит, имей. Er sagt, du sollst das haben. Имей. Du sollst das haben. Имей веру. Du sollst das haben. Wovon, можешь иметь, den Glauben Gottes. Можешь не иметь. Du kannst das haben und du kannst das nicht haben. Вопрос в тебе. Die Frage, es liegt an dir. Вопрос во мне. Die Frage ist in dir. И во мне тоже. An dir und an mir. И когда мы смотрим во славу Господа, und wenn wir auf die Herrlichkeit Gottes schauen, когда мы видим чудеса, wenn wir Wunder sehen, размышляем, und denken darüber nach, не просто, я не понял, nicht nur einfach, ich hab's nicht kapiert. Ну, наверняка есть какое-то объяснение. Und höchstwahrscheinlich gibt es eine Erklärung dafür. Isabel. Und hast du es auch vergessen? Нет. Nein. Вот цари так не делают. Also Könige machen nicht so. Цари исследуют тайны. Die Könige erforschen die Geheimnisse. Amen. Это их слава. Das ist ihre Herrlichkeit. Твоя слава. Das ist deine Herrlichkeit. Начинаешь входить в эту славу. Du fängst an, in diese Herrlichkeit hineinzukommen. Размышляй. Du forschst nach, du denkst nach. Размышляй. Denke nach. Потому что вере нужно учиться. Denn den Glauben muss man lernen. Amen. Amen. Я еще раз повторю. Ich wiederhole es nochmal. Вере можно и нужно учиться. Man muss den Glauben lernen und man kann den Glauben lernen. Больше скажу, чудесам можно учиться. Ich kann noch mehr sagen, Wunder kann man auch lernen. Amen. Amen. И Яков, он как будто дразнит нас, когда он пишет, Илия und, был человек подобный нам. Und Elia, der versucht uns hier ein bisschen zu ärgern, wenn er sagt, Elia war uns ähnlich als Mensch. Яков, да. Jakobus sagt das. Ага, он говорит, Он такой же, как ты. Er sagt, er war genauso wie du. Зачем ты это говоришь, Яков? Wieso sagst du das, Jakobus? Чтоб тебя подразнить. Um dich mal zu ärgern. Ты тоже можешь быть, как он. Du kannst genauso sein wie er. А Илия помолился, и небо закрылось. Илия hat gebetet und das, der Himmel ist zugegangen. Илия помолился, и небо открылось. Илия hat gebetet und der Himmel ist aufgegangen. Молитва. Ein Gebet. Но он умел работать сверхъестественно. Aber er konnte übernatürlich arbeiten. Я скажу сразу, что дело было не в молитве. Und ich kann gleich sagen, die Sache war nicht im Gebet, also das lag nicht am Gebet. Es lag nicht am Gebet. Es lag an Илия. Это зависело от него, от Илии. Знаешь, не важно, какая у тебя молитва. Weißt du, es ist unwichtig, was du für ein Gebet sprichst. Важно, oder wie sie ist. Важно, кто молится. Wichtig ist, wer betet. Wer betet. Сегодня масса людей, какие-то религиозные, такие вот у них прибабахи в голове. Heute gibt es Massen von Menschen, die haben so religiöse Tics, oder да. Wie auch immer. Они верят в обряды какие-то. Sie glauben an irgendwelche Bräuche. Духовные техники. Oder geistliche Techniken. И они приходят и говорят, что нужно, чтобы получить чудо? Und sie kommen und sagen so, was muss man tun, um Wunder zu bekommen? Что должен я молиться? Was soll ich denn beten? Как мне надо молиться? Wie soll ich beten? И ты знаешь, да, что есть христиане, конфессии, которые говорят, вот если ты моряк, тебе надо молиться этому святому. Weißt du, es gibt ja solche Konfessionen im Christentum, die zum Beispiel sagen, zu dir sagen, du musst, wenn du ein Seemann werden möchtest, danke, dann musst du so und so beten zu dem Heiligen. Und der Kapitän, der fliegen möchte, muss zu diesem Heiligen beten. Und es ist ganz wichtig, die nicht zu vermischen. Also wenn jetzt ein Kapitän dem anderen Heiligen betet, dann gibt es kein Лучше молиться Иисусу, а? Weißt du, es ist besser, Jesus, zum Jesus zu beten. Проще и ничего не перепутаешь. Es ist viel einfacher und du kannst nichts verwechseln. Надежно. Es ist sicher. То есть дело не в том, как ты молишься. Also die Sache liegt nicht darin, wie du betest. А кто произносит молитву? Sondern wer spricht das Gebet aus? Вот это решает все. Das entscheidet alles. Это Илия молился. Das hat, der Илия hat gebetet. Поэтому небо закрылось. Deswegen hat sich der Himmel verschlossen. А молился бы Вася Помидоров. Wenn jetzt der Herr Müller gebetet hätte, то небо бы осталось как есть. Dann wäre der Himmel genauso geblieben, wie es vorher war. Дело было в Илии. Die Sache lag an Илия. Он имел отношение с небом. Er hat eine Beziehung mit dem Himmel gehabt. Поэтому небо реагировало на его слова. Deswegen hat der Himmel auf seine Worte reagiert. Amen. Amen. И поэтому нужно изучать, кто эти люди, которые в Библии делали чудеса. Deswegen sollte man diese Menschen über diese Menschen lesen, die diese Wunder damals vollbracht haben. С целью понять их характер. Mit dem Ziel, ihr Charakter zu verstehen. С целью понять, кто они сами. Mit dem Ziel zu begreifen, wer sie selbst sind. И когда мы изучали это в прошлый воскресенье, ты помнишь? Und wo wir das letzten Sonntag versucht haben zu erforschen, das kannst du dich erinnern, это bestimmt? Были люди ответы. Das waren die Menschen der Antworten. Amen. Они Amen. Хотели решать чьи-то вопросы. Es war ihre Intention, andere Fragen zu lösen. Да, они хотели кому-то помогать. Sie wollten jemanden helfen. И зачем тебе вообще чудеса, если ты не хочешь кому-то помогать? Und wozu brauchst du überhaupt Wunder, wenn du keinem jemand anderen nicht helfen möchtest? Зачем оно тебе нужно? Wozu brauchst du die dann? Для себя? Für dich selbst? Чудеса для себя не бывает. Für sich selbst Wunder gibt es nicht. Amen. Amen. Это Иванушка дурачок, это. Das ist nur bloß Einbildung. Okay. Märchen. Но чудеса, которые ты делаешь в любви. Aber die Wunder, die du aus Liebe heraus machst. Это и есть чудеса. Das sind Wunder. Чудеса начинают работать, когда есть вера и любовь. Wunder fangen an erst zu arbeiten, wenn du Liebe hast. Und чудеса приходят, когда тебе нужно решить вопрос. Wunder kommen erst an, wenn du Fragen lösen möchtest. И чудеса Божьи приходят к тем людям, которые хотят научиться. Und Wunder Gottes kommen nur zu den Menschen, die es wollen zu lernen. Хотят научиться. Die wollen lernen. Когда последний раз ты видел чудо? Wann hast du das letzte Mal ein Wunder gesehen? Давай закроем свои глаза. Lass uns unsere Augen schließen. О, аллилуйя. Бог, спасибо. Gott, danke dir. Слава твоя. Deine Herrlichkeit. Она не на небесах. Sie ist nicht im Himmel. Слава твоя. Deine Herrlichkeit. Она здесь рядом. Sie ist hier bei uns nahe. Прямо под носом. Genau, direkt vor unserer Nase. Прямо под носом. Direkt vor unserer Nase. Твоя слава. Befindet sich deine Herrlichkeit. Твои чудеса. Deine Wunder. Спасибо, Господь. Danke dir, Herr. Раскрой наш разум. Öffne unseren Verstand. Просвети очи сердца нашего. Erleuchte die Augen unseres Herzens. Очи, глаза сердца нашего. Die Augen unseres Herzens. Чтобы мы увидели. Damit wir sehen. Увидели. Damit wir sehen können. Увидели славу твою. Damit wir deine Herrlichkeit sehen können. Уразумели. Damit wir begreifen, суетливым разумом, mit unserem hektischen Verstand, чудеса, die Wunder, остановились и начали рассматривать, damit wir stehen bleiben und fangen an zu betrachten, рассматривать, dass wir anfangen zu betrachten, то, что у нас под носом, das, was direkt vor unserer Nase liegt, твои чудеса, deine Wunder, Бог, спасибо. Gott, danke dir. Кто ищет, тот находит. Derjenige, der sucht, der findet. Стучащему всегда отворят. Derjenige, der anklopft, dem wird geöffnet. Halleluja. Halleluja. Боже наш, кадары манасира. Эраванда гира бабасия дырихо на манары фараданда. Давай встанем, пожалуйста. Lass uns bitte aufstehen. Подними свои руки к Господу. Stecke deine Hände если zum не Herrn, трудно. Wenn es dir nicht schwer fällt. Спасибо, Бог. Danke, Gott. За славу. Für die Herrlichkeit. Спасибо. Danke dir. Дух Святой. Heiliger Geist. Начинай молиться на языках. Fange an, in Zungen zu beten. Открой свой дух. Öffne deinen Geist. Попробуй подняться на свой третий этаж. Versuche mal, in den dritten Stock raufzukommen. Твой третий этаж. In deinen dritten Stock zu kommen. Danke, Herr, Fandaria Gioros. E la rabara gidoro se ramana iera fara meno se andagi. О-о-о. Не молись сейчас, не надо молиться. Bitte, bitte jetzt nicht. Только входи сам духом, входи сейчас в славу. Geh jetzt in die Herrlichkeit, in deinem Geiste hinein. Да, закрой свои глаза. Schließe deine Augen. Продолжай поднимать свои руки к Господу. Lass deine Hände immer noch oben, если хочешь жизнь чудес, Wenn du das Leben der Wunder haben möchtest, дорогой мой, mein Lieber, это рядом. Das ist bei dir nahe. Это прямо под носом. Das ist direkt vor deiner Nase. Да, да, ja. Да, да. Дьявол просто очень хочет, чтобы ты смотрел всегда по сторонам. Der Teufel will sehr gerne, dass du immer um dich herum schaust. Чтобы ты не видел то, что под носом. Dass du nicht siehst, was direkt vor deiner Nase liegt. Да, везде всегда по сторонам смотрел. Du hast dich überall immer umgeschaut, auf, nach rechts, нach links. Поэтому чудес не видел. Deswegen hast du keine Wunder gesehen. А надо смотреть себе под нос. Aber man soll direkt vor seine Nase gucken. И сконцентрироваться на то, что у тебя Und sich zu konzentrieren, was du da hast. Здесь и сейчас. Dass du im Hier und Jetzt hast. Halleluja. Мы всегда-всегда где-то можем сейчас находиться. Wir können uns überall jetzt befinden. Ты сейчас можешь быть где-то у себя дома на кухне уже, кушать какие-то пельмени. Du kannst vielleicht jetzt in deinen Gedanken schon in deiner Küche sein und dein Fleisch essen. Да, где-то в своих проблемах, суете. Oder in deiner Hektik oder in irgendwelchen Problemen. А я могу быть на третьем этаже. Aber ich kann im dritten Stock sein. И ты здесь, и я здесь. Und du bist hier und ich bin hier. А мы на разных местах. Aber wir befinden uns an unterschiedlichen Orten. Поэтому закрой свои глаза. Deswegen schließe deine Augen. И скажи, Господь. Und sag, Herr. Господь, und sag, Herr, учи меня, lehre mich, видеть то, что у меня под носом. Das zu sehen, was direkt vor deiner Nase befindet. Господь, Herr, дай мне видеть славу Твою. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Открой глаза. Öffne die Augen моего сердца, die Augen meines Herzens, чтобы я уразумел, damit ich begreife, уразумел, damit ich begreife und erkenne, уразумел, аллилуйя, damit ich erkenne. Эла рафара верия греярда меноса реханда грия сито лебреяс. Спасибо, Бог, что ты недалеко. Danke, Gott, dass du nicht so weit weg bist. От каждого из нас. Dass du uns nahe bist, jedem von uns. Мы любим тебя. Wir lieben dich. Спасибо за чудеса. Danke dir für die Wunder. Каждый день. Jeden Tag. Даже не каждый день, каждый час. Sogar nicht jeden Tag, sondern jede Stunde. Спасибо. Danke dir. Спасибо, Душа. Danke dir, Heiliger Geist. О, аллилуйя. E la ramana gira bobo sarifara E le andegria sia deri holo Kiri ora bereleia deri handa Знаешь, будет все больше и больше в этом мире происходить разных катастроф климатических и прочих. Es wird mehr und mehr Klimakatastrophen in unserer Welt stattfinden. Все больше, больше, больше. Es wird mehr und mehr davon stattfinden. Да, да, да. Это Библия же говорит нам. Das sagt sogar uns die Bibel. Там можешь читать в Откровении, что там откроется и так дальше. Du kannst es in Offenbarung, Buch der Offenbarungen lesen, was dort alles geschehen wird. Нам это не грозит. Aber uns droht nichts. Нет, ну как не грозит? Ты же тоже на этом корабле, да? Wie, wie? Du bist doch auch auf diesem Schiff. Да, я на этом корабле. Ja, ich bin auf diesem Schiff. Но меня ожидает что-то новое. Aber auf mich wartet etwas Neues. Новое небо, новая земля. Neuer Himmel und neue Erde. Это будет новый корабль. Das wird ein neuer Schiff sein. Но не для всех. Aber nicht für alle. Тебе нужно заходить в сверхъестественную жизнь. Du musst in dieses übernatürliche Leben hineingehen. Сверхъестественное. In das übernatürliche Leben. Мне кажется, что это очень хорошее. Ich denke, dass das eine sehr gute Predigtserie ist. Кто-то научится заходить туда. Und jemand wird es lernen, dorthin reinzukommen. В эту сверхъестественную жизнь. In dieses übernatürliche Leben. И я уже говорю в прошлое воскресенье, что первое, чему Бог учит церковь, это мир сверхъестественный. Und ich habe schon letzten Sonntag gesagt, dass der Herr seine Gemeinde lehrt, in seinen Shalom reinzugehen. Shalom, да, мир сверхъестественный. In einen übernatürlichen Shalom reinzugehen. Это первая стадия. Das ist das erste Stadium. Сверхъестественного. Vom Übernatürlichen. То есть надо научиться жить в мире. Also, man muss lernen, im Shalom zu leben. И для этого не нужно много болтать. Und dafür muss man nicht so viel labern. Не нужно много молиться. Nicht so viel beten. Здесь. Hier. Дух Святой. Аллилуйя. Аллилуйя. Шалом. Der Shalom. Шалом. Der Shalom. Аллилуйя. Аллилуйя. И ничего не страшно. Und du hast keine Angst mehr von Все allem. По барабану. Alles ist egal. Amen. Amen. Шалом. Der Shalom. И потом приходит жизнь чудес. Und dann kommt das Leben im Übernatürlichen. Может быть, еще раз я буду проповедовать в следующее воскресенье, не знаю. Vielleicht werde ich noch mal predigen nächsten Sonntag, das weiß ich nicht. И я думаю, что мы будем дальше заходить в эту сверхъестественную среду. Und ich denke, dass wir weiterhin in diese übernatürliche Sphäre reingehen. Закрой еще раз глаза. Mach bitte deine Augen noch mal zu. Благодать Господа нашего. Die Gnade unseres Herrn. Иисуса Христа. Jesus Christus. И любовь Бога Отца. Und die Liebe unseres Vaters, unseres Vaters. Общение Духа Святого. Und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Общение Духа Святого. Und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Да пребудет со всеми нами. Soll mit uns allen sein. Amen. Amen. Воздайте Богу большую славу. Gebt Gott eine große Ehre. Halleluja.